Rocky Mount, North Carolina, 10. Oktober 1917. Der Jazzpianist Thelonious Monk wird geboren. Er spielte kantig. Er klang befremdlich. Perlender Fluss, von wegen. Er scharrte mit den Füßen, wenn er spielte, hielt den Oberkörper roboterhaft steif und hackte mit gestreckten Fingern in die Tasten. Thelonious Sphere Monk hieß er. Er war der sperrigste Pianist der Jazzgeschichte und einer der kreativsten, der einflussreichsten. Kaum einer spielte so eckig und ungeschönt wie er, kaum einer so ungerührt von Erwartungen und Marktzwängen, und kaum einer schrieb so eindringliche Melodien. Seine Stücke sind unsterblich. Ein Lebenswerk aus nur 71 Kompositionen, hauptsächlich aus den 40er bis 60er Jahren. Viele große Jazzer nehmen sie immer noch als Messlatte. Der Mann mit Ziegenbart und der Vorliebe für Damenbrillen veränderte die Musik und die Vorstellung von der Schönheit der Töne. Er spielte nie schnell, aber er war ein Virtuose des Timings und der Atmosphäre. Er setzte Dissonanzen und Tempoverschiebungen in nie gekannter Konsequenz ein. Monk brauchte lange, um seine Musik durchzusetzen. Doch sie sollte den modernen Jazz entschieden prägen. Seine Karriere endete vorzeitig, nicht zuletzt, weil er keine Kompromisse machte. Seine Plattenfirma trennte sich von ihm, weil er keine Beatles-Stücke aufnehmen wollte. Bald darauf verstummte Monk, bis auf einige wenige Auftritte und Aufnahmen. 1982 starb er mit 64 Jahren. Er war ein ganz großer des Jazz, einer, der ihm neue Konturen verlieh und neue Substanz. Thelonious Sphere Monk, der kantige Einzigartige.